Bananen. Wappappa, kauft euch Bananen. Wappappa, kauft euch Bananen. Wappappa, kauft euch Bananen. Wappappa, kauft euch Bananen. Schiffe aus Italien, Schiffe aus Shanghai, jetzt schreien alle Marktfrauen. Wappappa, kauft euch Bananen. Wappappa, kauft euch Bananen. Wappappa, kauft euch Bananen. Wappappa, kauft euch Bananen. Kauft euch Bananen.